Bayern 2 Radiotexte. Mit Judith Heidkamp und mit Olympia, der wunderschönen, aber seelenlosen Puppe aus E.T.A. Hoffmanns Sandmann. Heute hören Sie hier in der klassischen Lesung den zweiten Teil dieser Erzählung. In den vergangenen Monaten machte ja Adam Furore, der freundliche Maschinenmensch aus Ian McEwans Roman »Maschinen wie ich«. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die allermeisten Automaten, die in der Literaturgeschichte so erdacht worden sind, weibliche Wesen waren. Gehorsame, willige, pflegeleichte Männerfantasien. Olympia war nur die berühmteste Kunstfrau von allen. Und bevor wir zu ihr kommen und zu dem armen, von verschiedenen Schrecken gejagten Nathanael, zuerst ein kurzer Blick in Olympias große Familie. Helmut Petzold hat drei Texte ausgesucht, von vielen möglichen, die alle vermeintlich ideale Frauen erschaffen. Die älteste dürfte die Galatea aus Ovids Metamorphosen sein. Sie erblickte das Licht der Welt kurz nach dem Jahre Null. Warum? Weil ein Mann, Pygmalion, wie später Nathanael, von den realen Frauen seiner Zeit nicht so begeistert war. Da Pygmalion die Frauen ihr Leben im Laster verbringen sah, blieb er aus Abscheu vor den Gebrechen, mit denen die Natur das weibliche Gemüt so überreich bedacht hat, unvermählt. Ein Junggeselle. Und lange fehlte auf seinem Lager die Lebensgefährtin. Währenddessen gelang es ihm, aus schneeweißem Elfenbein mit bewunderungswürdiger Kunst ein Bild zu schnitzen und ihm so viel Schönheit zu verleihen, wie die Natur keiner Frau geben kann. Und er verliebte sich in sein eigenes Werk. Oftmals berührt er das Kunstwerk mit prüfenden Händen, ob es ein wirklicher Leib oder aus Elfenbein sei, und will sich nicht eingestehen, dass es nur Elfenbein ist. Das Venusfest, das ganz Zypern feiert, war gekommen. Als Pygmalion sein Opfer dargebracht hatte, trat er an den Altar und betete schüchtern: »Wenn ihr Götter alles zu geben vermögt, so flehe ich, dass meine Gattin«, er wagte nicht zu sagen, »die Jungfrau aus Elfenbein sei«, und fuhr fort, »der Elfenbeinernen gleiche.« Die goldene Venus merkte, was es mit jenem Wunsch wirklich auf sich hatte. Kaum heimgekehrt, begibt sich Pygmalion wieder zu seinem geliebten Bild, legt sich neben ihm nieder und küsst es. Da scheint es warm zu sein. Er küsst es noch einmal und legt ihm die Hand an die Brust. Da wird unter seiner Hand das Elfenbein weich, verliert seine Härte. Während der Liebende staunt, sich erst zaghaft freut und noch fürchtet, er könne sich täuschen, sucht er sich wieder und wieder mit den Händen zu überzeugen, dass sich sein Wunsch erfüllt hat. Und das Bild bleibt und lebt. Pygmalion wird glücklich mit Galatea in Ovids Metamorphosen. Etwa 1880 Jahre später verspricht in dem Roman »Eva der Zukunft« ein Genie namens Thomas Alva Edison dem unzufriedenen Lord Ewald, dass er dessen nicht perfekte Geliebte nachbauen und verbessern könne. Und das klingt dann so. »Ich werde Ihnen sogleich unzweifelhaft erklären, wie mich die großartigen Hilfsmittel der gegenwärtigen Wissenschaft in den Stand setzen von der Grazie einer jeden ihrer Bewegungen.« Der Fülle ihres Körpers, dem Duft ihres Fleisches, dem Ton ihrer Stimme, der Linien ihrer Gestalt, dem Licht ihrer Augen, dem Charakteristischen ihres Ganges, ihrer Gesten, dem Ausdruck ihres Blickes, ihrer Züge, ja von ihrem Schatten auf dem Boden, ihrer Erscheinung, dem Reflex selbst ihrer Identität Besitz zu ergreifen. Ich werde die Albernheit in ihr ertöten, zum Mörder ihrer triumphierenden Tiernatur werden. Ich werde mit Hilfe des Lichtes die genaueste Reproduktion dieser Frau, einer Verdoppelung ihres Selbst, hervorrufen. Und indem ich es auf ihre radioaktive Materie konzentriere, werde ich die imaginäre Seele dieses neuen Geschöpfes mit ihrer Melancholie erleuchten. Und es wird selbst die Engel des Himmels in Erstaunen versetzen. In der Vision, die ich hervorzubringen gedenke, will ich des Ideals selber mich bemächtigen, dass es sich zum ersten Mal ihren Sinnen als etwas Greifbares, Hörbares, etwas Materialisiertes darstellt. Denn so wie ihr entzückter Sinn das leuchtende Trugbild dieser Frau, bevor sie enttäuscht wurden, erfasste, so genau an dem Punkt will ich sie bannen und ein zweites Exemplar aus der Lebenden erzielen, das genau ihren Wünschen entspricht. Ich will aus Lehm der heutigen Wissenschaft ein Wesen nach unserem Bilde schaffen. Ein Wesen, das sich zu uns verhält, wie wir uns zu Gott. Lord Ewald starrte Edison verstört an und schwieg. Nach einer Minute der Verblüffung schrie er, »Aber ein solches Geschöpf wäre ja nur eine vernunftlose und fühllose Puppe.« »Milord«, erwiderte Edison ernst, »glauben Sie mir, wenn Sie die beiden vergleichen, könnte es leicht geschehen, dass Sie das Original für die Puppe halten.« Und genau das ist dann auch der Fall bei dieser Eva, ersonnen von Auguste Villiers de l'Isle-Adam im 19. Jahrhundert. Anders als Olympia kann sie mehr als »ach, ach« von sich geben. Sie ist lebensecht, geistreich, einfühlsam, alles in allem ideal, versinkt aber am Ende zusammen mit Lord Ewald im Meer. Noch ein Blick in die Zukunft. In der Science-Fiction sind Androide ja hundertprozentig etabliert und kaum noch von biologischen Menschen zu unterscheiden. So zum Beispiel Roboter Syntec Lucy aus Chris Becketts Messias-Maschine von 2004, die einen nachhaltigen Eindruck auf den Erzähler George macht. Lucy war eine Syntec-Prostituierte. Wobei solche Syntecs offiziell als hochentwickelte, sinnliche Vergnügungseinheiten bezeichnet wurden, kurz HESVEs. Der Anblick von Lucy hatte mich berührt. Er hatte einen wunden Punkt in meinem Inneren berührt und mit einem Mal verstörte und erregte mich die Vorstellung, dass sie nicht bloß existierte, sondern auch leicht und schnell zu haben war. Wenn ich wollte, konnte ich sie schon morgen in meinen Armen halten. Und es würde keine Zurückweisungen geben, keine Widrigkeiten, niemand, den man enttäuschen konnte. Ich war da, stand auf dem roten Teppich in der Eingangshalle. »Guten Abend, Sir. Haben Sie einen Termin?« Die Rezeptionistin war eine Syntec. Mein Mund war so trocken, dass ich kaum ein Wort herausbrachte. »Möchten Sie etwas von der Karte aussuchen oder wollen Sie eins unserer Spezialangebote?« Oder möchten Sie in die Lounge durchgehen und persönlich Ihre Wahl treffen? Ich, die Lounge. Wunderbar, Sir. Sie müssen einfach nur durch die Tür dort. Wie ein Schlafwandler ging ich durch den Korridor. Es gab dünne Frauen und dicke Frauen, schwarze Frauen und weiße Frauen, Frauen, die kaum die Pubertät erreicht hatten, und gut aussehende mütterliche Frauen um die 40. Einige von ihnen waren praktisch nackt, andere waren als Krankenschwestern, Lehrerinnen, Hausfrauen oder Schulmädchen verkleidet. Es gab auch Jungen und muskulöse Männer in Stringtangas. Und außerdem Seltsames. Jungen mit Brüsten, Mädchen mit Penis, elfenartige Geschöpfe, die unglaublich dünn und mit weichem Fell bedeckt waren und die spitze Katzenohren und schmale Katzenaugen hatten. Sie alle erwarteten mich hinter einer Ecke in einem großen, dunkelroten Zimmer. Manche räkelten sich auf Sofas, manche hockten auf Stühlen, andere standen. Als ich die Lobby durchquerte, sah ich Lucy die Treppe herunterkommen. Ich erkannte sie sofort. Sie war sogar noch hübscher als im Fernsehen. Sie sah, dass ich sie ansah, schaute mir in die Augen und lächelte. Aber mein Erlebnis in der Lounge hatte die Illusion zerstört. Das war überhaupt keine Sie. Es war ein S, eine Marionette, eine Puppe. Ich wandte mich ab und lief Richtung Tür davon. Und das hätte Nathanael, wie wir gleich sehen werden, vielleicht auch tun sollen. Soweit unsere kleine Sammlung der literarischen Frauenpuppen, gelesen von Katja Amberger und Andreas Neumann. Und jetzt kommen wir zur berühmtesten von allen, zu Olympia aus E.T.A. Hoffmanns Erzählung Der Sandmann.

als halle ein tiefer Todesseufzer grauenvoll durch das Zimmer. Nathanaels Atem stockte vor innerer Angst. Er hatte ja aber selbst so aufgeseufzt, das merkte er wohl. Clara, sprach er zu sich selber, hat wohl recht, dass sie mich für einen abgeschmackten Geisterseher hält. Aber närrisch ist es doch, ach wohl mehr als närrisch, dass mich der dumme Gedanke, ich hätte das Glas dem Coppola zu teuer bezahlt, noch jetzt so sonderbar ängstigt. Den Grund davon sehe ich gar nicht ein. Jetzt setzte er sich hin, um den Brief an Clara zu enden. Aber ein Blick durchs Fenster überzeugte ihn, dass Olympia noch da säße, und im Augenblick, wie von unwiderstehlicher Gewalt getrieben, sprang er auf, ergriff Coppolas Perspektiv und konnte nicht los von Olympias verführerischem Anblick, bis ihn Freund und Bruder Sigmund abrief ins Kollegium bei dem Professor Spallanzani. Die Gardine vor dem verhängnisvollen Zimmer war dicht zugezogen. Er konnte Olympia ebenso wenig hier als die beiden folgenden Tage hindurch in ihrem Zimmer entdecken, unerachtet er kaum das Fenster verließ und fortwährend durch Coppolas Perspektiv hinüberschaute. Am dritten Tage wurden sogar die Fenster verhängt. Ganz verzweifelt und getrieben von Sehnsucht und glühendem Verlangen lief er hinaus vors Tor. Olympias Gestalt schwebte vor ihm her, in den Lüften, und trat aus dem Gebüsch und guckte ihn an mit großen, strahlenden Augen aus dem hellen Bach. Claras Bild war ganz aus seinem Innern gewichen. Er dachte nichts als Olympia und klagte ganz laut und weinerlich: »Ach, du mein hoher, herrlicher Liebestern, bist du mir denn nur aufgegangen, um gleich wieder zu verschwinden und mich zu lassen in finsterer, hoffnungsloser Nacht?« Als er zurückkehren wollte in seine Wohnung, wurde er in Spallanzanis Hause ein geräuschvolles Treiben gewahr. Die Türen standen offen, man trug allerlei Geräte hinein, die Fenster des ersten Stocks waren ausgehoben, geschäftige Mägde kehrten und stäubten mit großen Haarbesen hin und her fahrend. Inwendig klopften und hämmerten Tischler und Tapezierer. Nathanael blieb in vollem Erstaunen auf der Straße stehen. Da trat Sigmund lachend zu ihm und sprach: »Nun, was sagst du zu unserem alten Spallanzani?« Nathanael versicherte, dass er gar nichts sagen könne, da er durchaus nichts vom Professor wisse, vielmehr mit großer Verwunderung wahrnehme, wie in dem stillen, düstern Hause ein tolles Treiben und Wirtschaften losgegangen. Da erfuhr er denn von Sigmund, dass Spallanzani morgen ein großes Fest geben wolle, Konzert und Ball, und dass die halbe Universität eingeladen sei. Allgemein verbreite man, dass Spallanzani seine Tochter Olympia, die er so lange jedem menschlichen Auge recht ängstlich entzogen, zum ersten Mal erscheinen lassen werde. Nathanael fand eine Einladungskarte und ging mit hochklopfendem Herzen zur bestimmten Stunde, als schon die Wagen rollten und die Lichter in den geschmückten Sälen schimmerten, zum Professor. Die Gesellschaft war zahlreich und glänzend. Olympia erschien sehr reich und geschmackvoll gekleidet. Man musste ihr schön geformtes Gesicht, ihren Wuchs bewundern. Der etwas seltsam eingebogene Rücken, die wespenartige Dünne des Leibes, schien von zu starkem Einschnüren bewirkt zu sein. In Schritt und Stellung hatte sie etwas Abgemessenes und Steifes, das manchem unangenehm auffiel. Man schrieb es dem Zwange zu, den ihr die Gesellschaft auflegte. Das Konzert begann. Olympia spielte den Flügel mit großer Fertigkeit und trug ebenso eine Bravour-Arie mit heller, beinahe schneidender Glasglockenstimme vor. Nathanael war ganz entzückt. Er stand in der hintersten Reihe und konnte im blendenden Kerzenlicht Olympias Züge nicht ganz erkennen. Ganz unvermerkt nahm er deshalb Coppolas Glas hervor und schaute hin nach der schönen Olympia. Ach, da wurde er gewahr,